Im Tal der Salm, unweit von Wittlich, liegt die Abtei Himmerod. Über fast 9 Jahrhunderte haben die Himmer- oder Zisterziensermönche weiträumig Mensch und Landschaft mitgeprägt, bis der Zisterzienserkonvent von Himmerod im Oktober 2017 aufgelöst wurde. Aber auch heute noch präsentiert sich Himmerod als ein Ort, der weit über die Region ausstrahlt, als ein Ort der inneren Einkehr wie auch der Begegnung. Harmonisch eingebettet in das abgelegene und stille Tal der Salm wurde Himmerod 1134 von Bernhard von Clairvaux gegründet. Für die in der Region lebenden Menschen wie auch für Gäste und Besucher ist es ein Ort von besonderer Ausstrahlung, ein Ort, wo sich Spiritualität und Geschichte, Natur und Kultur, Gott und Mensch begegnen. Dies zu erhalten ist heute die Aufgabe des Fördervereins Himmerod. Dem Besucher werden diverse Führungen und der Besuch des Museums in der Alten Mühle empfohlen. Es gibt außerdem eine Buch- und Kunsthandlung, eine Gärtnerei, eine Fischerei und eine Gaststätte. Auch Gottesdienste und Meditationen finden noch statt und werden von dem letzten noch verbliebenen Mönch zelebriert. Weiterhin gibt es Unterkünfte für Gäste, die in der ruhigen spirituellen Atmosphäre eines Klosters zur Besinnung kommen möchten. Außerdem Tagungsräume für Konzerte, Seminare und andere Veranstaltungen. Man erreicht das Kloster Himmerod mit dem Bus ab Wittlich Hauptbahnhof und umsteigen in Großlethken. Die Benediktinerabtei Maria Lach am Laacher See besteht bereits seit 1093. Aus dieser Zeit stammt die romanische Abteikirche, die etwa 1230 vollendet wurde. Erwähnenswert sind neben der romanischen Kirche die Orgel von 1910, die Glocken aus dem Jahre 1894 und die Klosterbibliothek von 1892. Derzeit ist man sich im Konvent nicht im Klaren darüber, ob man sich den Herausforderungen des Tourismus weiter öffnen oder sich wieder mehr auf ein kontemplatives Klosterleben konzentrieren soll. Im Gegensatz zu vielen anderen Klöstern ist die Zahl der Mönche mit rund 25 relativ hoch. Nichtsdestotrotz wird die Abtei vor allem in den Sommermonaten von Besuchern regelrecht überrannt, ist doch der Laacher See einer der beliebtesten Touristenattraktionen der Region. Zum Kloster gehören neben Klostergut, Bioladen, Gärtnerei, Buch- und Kunsthandlung und einigen Handwerksbetrieben auch der Campingplatz am Seeufer und der Bootsverleih. Außerdem gibt es ein Hotel und eine Gaststätte. Seit 2015 werden die Klosterprodukte unter dem Namen Lachensia vermarktet. Die Abtei Maria Lach ist mit dem Bus von den Bahnhöfen Andernach oder Niedermendig aus gut zu erreichen.